Nach diesen Begebenheiten, als sich der Zorn des Königs Ahasveros gelegt hatte, gedachte er der Vasti und dessen, was sie getan hatte, und dessen, was über sie beschlossen worden war. Da sprachen die Höflinge des Königs, die ihn bedienten, man suche für den König nach jugendlich schönen Jungfrauen, und der König bestelle Beamte in allen Provinzen seines Königreichs, dass sie alle jugendlich schönen Jungfrauen zusammenbringen nach der Burg Susa ins Frauenhaus unter die Obhut Hegais, des königlichen Kämmerers, des Aufsehers über die Frauen, und nehme die nötigen Vorbereitungen mit ihnen vor, und das Mädchen, welches dem Könige gefällt, soll Königin werden anstelle Vastis. Dieser Vorschlag gefiel dem König und er sett also. Es war aber in der Burg Susa ein jüdischer Mann, namens Mardachai, ein Sohn Jairs, des Sohnes Simais, des Sohnes Kis, ein Benjaminit, der aus Jerusalem weggeführt worden war zugleich mit den Weggeführten, die mit Jechonja, dem Könige von Juda, weggeführt wurden, die Nebukadnezar, der König von Babel, wegführte. Und er war der Pflegevater Hadassas, das ist Esther, der Tochter seines Oheims, da sie weder Vater noch Mutter hatte. Das Mädchen war von herrlicher Gestalt und schönem Ansehen, und als ihr Vater und ihre Mutter starben, hatte sie Mardachai als Tochter angenommen. Als nun der Erlass des Königs und sein Gesetz kund wurde, und man viele Mädchen nach der Burg Susa unter die Obhut Hegais zusammenbrachte, da wurde auch Esther in den Palast des Königs unter die Obhut Hegais, des Aufsehers über die Frauen, geholt. Und das Mädchen gefiel ihm und sie fand Gnade vor ihm, daher beeilte er sich, sie vorzubereiten, ihr die geeignete Kost zu reichen und ihr die 7 ihr zukommenden Dienerinnen aus dem königlichen Palaste zu verschaffen. Und er versetzte sie und ihre Dienerinnen in die besten Gemächer des Frauenhauses. Esther hatte ihr Volk und ihre Herkunft nicht verraten, denn Mardachai hatte ihr anbefohlen, es nicht zu verraten. Mardachai aber ging Tag für Tag vor dem Hofe des Frauenhauses umher, um zu erkunden, ob es Esther wohlgehe und was mit ihr geschehen werde. Und jedes Mal, wenn die Reihe an ein Mädchen kam, sich zum Könige Ahasveros hineinzubegeben, nach Ablauf der 12-monatlichen Frist, in der sie gemäß den für die Frauen geltenden Vorschriften behandelt worden war, denn so viel Zeit verging über ihrer Vorbereitung, 6 Monate über der vermittelst Balsamöl und 6 Monate über der vermittelst Spezereien und anderen Mitteln zur Vorbereitung der Frauen, wenn sich also das Mädchen zum Könige hineinbegab, so musste man ihr alles, was sie verlangte, geben, dass es mit ihr aus dem Frauenhause in den königlichen Palast gelange. Am Abend begab sie sich hinein und am Morgen kehrte sie zurück, nunmehr ins zweite Frauenhaus, unter die Obhut Sasgas, des königlichen Kämmerers, des Aufsehers über die Kebsweiber, sie dürfte dann nicht wieder zum Könige kommen, außer wenn der König Gefallen an ihr gefunden hatte, und sie ausdrücklich berufen wurde. Als nun an Esther, die Tochter Abihails, des Oheims Mardascheis, der sie als Tochter angenommen hatte, die Reihe kam, dass sie sich zum Könige hineinbegeben sollte, verlangte sie nichts, außer was Hegai, der Kämmerer des Königs, der Aufseher über die Frauen angab. Und Esther erwarb sich Gunst bei allen, die sie sahen. Und so ward Esther zum König Ahasveros in seinen königlichen Palast geholt, im 10. Monate, das ist der Monat Tebet, im 7. Jahre seiner Regierung. Und der König gewann Esther lieb, mehr als alle die anderen Frauen, und sie erwarb sich Gunst und Gnade vor ihm, mehr als alle die anderen Jungfrauen. Und er setzte das königliche Diadem auf ihr Haupt und machte sie anstelle Vastis zur Königin. Sodann veranstaltete der König ein großes Gastmahl für alle seine Fürsten und Diener, das Gastmahl zu Ehren Esthers, und auch für die Provinzen veranstaltete er eine Lustbarkeit und bewilligte dazu eine Spende mit königlicher Freigebigkeit. Als man nun ein zweites Mal Jungfrauen zusammenbrachte, während Mardachai gerade im Tore des Königs verweilte, Esther aber hatte ihre Herkunft und ihr Volk nicht verraten, wie Mardachai ihr anbefohlen hatte, indem Esther den Befehl des Mardachai ausführte, ebenso wie damals, als sie noch in Pflege bei ihm war. In jenen Tagen also, während Mardachai gerade im Tore des Königs verweilte, gerieten Bigtan und Teres, 2 Kämmerer des Königs, die zu den Schwellenhüttern gehörten, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasveros zu legen. Aber die Sache wurde Mardachai kund, und er teilte es der Königin Esther mit, und Esther sagte es im Namen Mardascheis dem Könige. Als nun die Sache untersucht und richtig befunden ward, wurden beide an den Galgen gehängt. Und der Hergang wurde im Buche der Zeitgeschichte für den König aufgezeichnet.